Er kam aber auch nach Derbe und nach Lystra. Und siehe, hier war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer gläubigen Jüdin, aber eines griechischen Vaters, der von den Brüdern in Lystra und Ikonium empfohlen wurde. Diesen entschloss sich Paulus als Begleiter mitzunehmen, und er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Gegenden waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Wie sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem beschlossenen Satzungen zur Nachachtung mit. Die Gemeinden nun befestigten sich im Glauben und nahmen zu an Zahl von Tag zu Tag. Sie aber zogen durch das phrygische und galatische Land, da ihnen vom Heiligen Geist gewährt ward, das Wort in Asia zu verkünden. Als sie aber gegen Mysia kamen, versuchten sie nach Bithynia zu gehen, und der Geist Jesus ließ es ihnen nicht zu. An Mysia vorüber stiegen sie dann hinab nach Troas. Und Paulus hatte bei Nacht ein Gesicht, ein Makedonier stand da und redete ihm also zu, komm herüber nach Makedonia und hilf uns. Wie er aber das Gesicht gehabt hatte, trachteten wir sofort nach Makedonia zu gehen, indem wir schlossen, dass uns Gott gerufen, ihnen die frohe Botschaft zu verkünden. So fuhren wir denn von Troas ab und hielten gerade auf Samothrake zu, am folgenden Tage aber auf Neapolis, und von da auf Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonia, eine Kolonie. In dieser Stadt aber hielten wir uns einige Tage auf. Und am Sabbatage gingen wir zum Tore hinaus am Flusse hin, wo wir annahmen, dass eine Gebetsstätte sei, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine von denen, die zur Furcht Gottes hielten, hörte zu, ihr schloss der Herr das Herz auf, sich der Verkündigung des Paulus zuzuwenden. Wie sie sich aber hatte taufen lassen samt ihren Leuten, bat sie, wenn ihr mich als Gläubige des Herrn anerkennt, so tretet in mein Haus und bleibt da, und sie nötigte uns. Es geschah aber, da wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen wahrsagenden Geist hatte und ihren Herren durch das Weissagen reichen Verdienst einbrachte. Diese folgte dem Paulus und uns nach und rief, diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heiles verkünden. Dies setzte sie viele Tage fort. Paulus aber ward ärgerlich und wandte sich um und sagte zu dem Geiste, ich befehle dir im Namen Jesus Christus von ihr auszugehen, und er ging aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass ihnen die Hoffnung des Erwerbs ausgegangen war, da griffen sie den Paulus und den Silas und schleppten sie auf den Markt vor das Gericht. Und als sie den Prätoren vorgeführt, sagten sie, diese Menschen machen Unruhen in unserer Stadt, sie sind Juden, und verkünden Bräuche, welche wir als Römer nicht annehmen noch ausüben dürfen. Und das Volk stand auch mit wider sie, und die Prätoren ließen ihnen die Kleider herunterreißen und Stockschläge geben, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben, warfen sie sie ins Gefängnis, mit der Weisung an den Gefangenwärter, sie sicher zu hüten. Der legte sie auf diese Weisung in das innere Gefängnis und spannte ihnen die Füße ins Holz. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und preisten Gott. Die Gefangenen aber hörten ihnen zu. Plötzlich aber kam ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und mit einem Schlag sprangen alle Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Da aber der Gefangenwärter aufwachte und die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst umbringen, in der Meinung, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief laut, tue dir kein Leid, wir sind alle da. Da forderte er Lichter, sprang hinein und fiel mit Zittern dem Paulus und Silas zu Füßen und führte sie hinaus und sagte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden und auch dein Haus. Und sie verkündeten ihm das Wort Gottes samt allen in seinem Hause. Und er nahm sie zu sich in dieser Nachtstunde und wusch sie von den Schlägen und er wurde so wie alle seine Leute sofort getauft. Und er führte sie in seine Wohnung, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott Glauben gelernt. Mit Tagesanbruch aber schickten die Prätoren die Liktoren und ließen ihm sagen, lasse die Leute frei. Der Gefangenwärter aber berichtete die Worte an Paulus, die Prätoren haben gesandt, euch freizulassen, so geht denn hinaus und zieht im Frieden. Paulus aber sagte zu ihnen, sie haben uns ohne Urteil öffentlich prügeln lassen, die wir römische Bürger sind, und haben uns ins Gefängnis geworfen, und nun weisen sie uns heimlich hinaus? nicht doch, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Die Liktoren aber meldeten diese Worte den Prätoren. Diese aber gerieten in Furcht, als sie hörten, dass es Römer seien, und kamen und sprachen ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Sie aber verließen das Gefängnis und gingen zu der Lydia und sahen die Brüder, ermahnten sie und zogen ab.